Dokumentation. Eigenverantwortlichkeit. Für mich steht das, was ich im Dasein an gutem zustande bringen möchte, in Relation zu der Frage, was dieses Gute eigentlich für andere Menschen bewirkt oder bedeutet. Darüber bin ich lange Zeit so ahnungslos gewesen, habe aber nach einem Ausweg gesucht. Über das wahre Bedürfnis der Leute habe ich nichts in Erfahrung gebracht, mit Ausnahme einer Existenz der Sache als Idee von mir überhaupt. Einen Bedarf an solchen Dingen, welche ich schon geschaffen habe, hat es bisher nicht bei den anderen Menschen gegeben. Dieser ist praktisch nicht wahrzunehmen, was mich zuweilen doch etwas erschüttert hat. Ich habe versucht, meine Dinge mit der Zeit besser auszuloten und somit auch etwas davon zu ergründen, was denn davon für mich geeignet sein wird. Doch mein Unwissen, bezogen auf das Bedürfnis anderer Leute, hat mich mehr und mehr in einen Zustand versetzt, aufgrund dessen ich zu einem Art Trash-Aktivisten geworden bin. Die eigene Kunstsache soll für mich dabei ein Antrieb sein, weil ich sie immer wieder aufs Neue als Weg für mich finde. Da habe ich mich von den Unbilden des Schicksals, wie es mir persönlich widerfahren ist, nach und nach deutlicher abgegrenzt und etwas Wertvolles bei mir erneut eingerichtet. Das Ergebnis davon habe ich, als es erst teilweise verwirklicht gewesen ist, bereits als meine Basisstation oder schlicht als meinen Fundus bezeichnet. Mit der Dauer eines Bestehens davon habe ich ergründet, auf welche Weise ich mich zu stärken, zu stabilisieren und zu fördern vermag. Auch dann, wenn ich kein eigentliches System einer Ordnung an der mich umgebenden Gesellschaft erkenne, leiste ich doch so manches bei meiner Tätigkeit als Literat, was gut für mich sein wird. Jene Vernunft, wie die meinige eine ist, möchte ich einem anderen Menschen einmal mit Worten und Bildern, also Werken, aufzeigen können. Es wird sich aber erst zeigen müssen, ob das überhaupt machbar ist. Das letzte Wort würde in der Sache noch gar nicht gesprochen sein. Im Grunde bedürfen meine Werke, vielleicht aufgrund einer gewissen Alleinstellung von diesen, einer ordentlich durchgeführten Aufklärung. Sie zu leisten ist für mich vor allem dann eine Strapaze gewesen, wenn man mir nicht richtig zugehört hat. Ich versuche auf den Punkt zu bringen, was mich da bedingt. Das soll irgendwann, aber bald von mir abschließend geleistet werden. Solche Überlegungen haben mich phasenweise schon dazu gebracht, meine Werke auf Kontaminationen zu prüfen, wie sie durch Übertragung im Leben eines Menschen einfach vorkommen. Immer wieder aufs Neue schaue ich da genau hin, was geschieht, und untersuche eingehend, wie das ist sowie was das ausmacht. Ich möchte die Wertigkeit meiner eigenen Dinge anerkennen und mit ihnen bestehen. Dazu benötige ich einen Fokus auf das Ganze. Er wird es sein, der das Gegebene unterscheidbar, aber auch zuordnenbar macht. Was mir eingefallen ist, das habe ich nicht allein auszuhalten, es wird auch mein ganzer Anteil an der Welt sein, der nach Verwirklichung strebt. Eine solche steht mir zu, genauso wie mir auch eine Sortierung meiner Anteile am Vorgegebenen zusteht. Manches lege ich darum weg und lasse es sein, weil es nicht richtig zu mir gepasst hat. Eine Gewichtung meiner tatsächlichen Gedanken und Ideen führe ich während des Geschehens im Alltag durch. Was nicht durch mich begründet worden ist, das hat auch nicht zu mir gepasst und ist deshalb kein Anteil von mir gewesen. Da habe ich davon abgelassen. So etwas würde ich nicht pflegen wollen. Eine zeitweilig vorkommende Dominanz mancher Menschen innerhalb meines Daseins könnte ich nicht dauerhaft brauchen. Eine solche habe ich zuweilen als Ursache für manche erfahrenen Übel ausgemacht. Ich versuche, mich beim Werk auf eine Abfolge jener Gedanken und Ideen zu beschränken, die mir entsprechen. Kein Argument spare ich hierbei aus, falls es mir stimmig zu sein scheint. Ich betrachte jedes einzelne davon für sich, darum sollte es jeweils auch für sich stehen dürfen. Die Gedanken und Ideen verstehe ich als die Phänomene eines menschlichen Wirkens. Sie ergänzen sich zu Recht so gut, weil das etwas Mögliches sein wird. Das soll den Gesetzmäßigkeiten einer Ordnung entsprechen. Es soll das Argument einmal zum Werkzeug werden, mit dem sich die gedankliche Substanz von mir beackern lässt. Aus diesem Grund sollen meine Werke gedeihen. Fremdartige Anteile und eigene Anteile wachsen gleichermaßen in meiner Umgebung heran. Die Welt gehört keinem allein. Niemand kann alles für sich beanspruchen oder sich gar als die einzige Mitte davon ansehen. Niemand wird so autark sein, dass er nicht doch an etwas teilhaben möchte, was andere für sich besitzen oder verkörpern. Das wird doch etwas Gutes sein, wie es uns geschieht. Treten wir darum besser bald schon in einen Austausch mit unseren Mitmenschen.